Wir übertragen den Start, Hörberichte von der Strecke und den Teambericht. Gleichzeitig Uraufführung der heroischen Musik von Herbert Wind, Marathonlauf. Achtung, Achtung, wir rufen den Start. Der Start des Marathonlaufs im überfüllten Hauptkampffeld der Olympischen Sommerspiele. Der Wind kommt nicht mehr von Westen. Über dem Hauptkampffeld ist blauer Himmel, aber am Horizont brodeln schwere Gewitter. Die Sonne sticht, der Lauf der Läufe beginnt. Gigantischste Probe der Athleten, 42 Kilometer bis zum Ziel. 56 Läufer, die härtesten und zähesten Kämpfer aller Erdteile, setzen ihr Letztes ein für den Sieg ihres Landes. Zabala Argentinien, der Sieger von Los Angeles, will ein zweites Mal gewinnen. Aber Japan, stärker denn je, ist ein gefährlicher Gegner. Nan ist der Favorit, aber auch Son ist stark. Oder die Finnen, wird ihre Mannschaft stärker als die der Japaner sein? Die Läufer verlassen das Stadion. Es führt Zabala. Auf der Marathonstrecke. Kilometer 8. Es führt der Sieger von Los Angeles 1932, Zabala, Argentinien. Zweiter ist der Portugiese Diak. Von Japan und Harper, Großbritannien, an dritter Stelle. immer führt Zabala. Weit auseinandergerissen ist jetzt das große Feld der Marathonläufer. Endlos zieht es sich über den glühenden Asphalt der Abus. Hinter Zabala liegen der Japaner Kit Tyson und der Engländer Harper Schulter an Schulter auf dem zweiten Platz. Der Portugiese Dias ist Dritter. Der Schwede Enoksson und der Südafrikaner Coleman folgen ihnen. Geschlossen kämpft Finnlands Streitmacht um den Anschluss zur Spitze. Drei Läufer, ein Land, ein Wille. 21 Kilometer liegen noch vor ihnen. Am Kaiser-Wilhelm-Turm. Die Läufer haben schon 35 Kilometer hinter sich. Zabala, der Sieger von Los Angeles, ist zusammengebrochen. Das schnelle Anfangstempo hat ihn zermürbt. Son, Japan, führt! Thank you. Ritter! Wieder ein Japaner!